Und nun war Wahltagmorgen. Kurz vor 8 erschien Lorenzen auf dem Schloss, um in Dubslavs schon auf der Rampe haltenden Kaleschwagen einzusteigen und mit nach Rheinsberg zu fahren. Der Alte, bereits gestiefelt und gespornt, empfing ihn mit gewohnter Herzlichkeit und guter Laune. »Das ist recht, Lorenzen. Und nun wollen wir auch gleich aufsteigen. Aber warum haben Sie mich nicht an Ihrem Pfarrgarten erwartet? Muss ja doch daran vorüber.« Und dabei schob er ihm voll Sorglichkeit eine Decke zu, während die Pferde schon anrückten. »Übrigens freut es mich trotzdem, man widerspricht sich immer, dass Sie nicht so praktisch gewesen und doch lieber gekommen sind. Es ist eine Politesse. Und die Menschen sind jetzt so schrecklich unpoliert und geradezu unmanierlich. Aber lassen wir es, ich kann es nicht ändern. Und es grämt mich auch nicht.« Weil Sie gütig sind und jene Heiterkeit haben, die menschlich angesehen so ziemlich unser Bestes ist. Dubslav lachte. »Ja, so viel ist richtig. Kopfhängerei war nie meine Sache. Und wäre das verdammte Geld nicht...« »Hören Sie, Lorenzen, das mit dem Mammon und dem goldenen Kalb, das sind doch eigentlich alles sehr feine Sachen.« »Gewiss, Herr von Stechlin. Und wäre das verdammte Geld nicht, so hätte ich den Kopf noch weniger hängen lassen, als ich getan. Aber das Geld. Da war noch unter Friedrich Wilhelm III., der alte General von der Marwitz auf Fredersdorf, von dem Sie gewiss mal gehört haben, der hat in seinen Memoiren irgendwo gesagt, er hätte sich aus dem Dienst gern schon früher zurückgezogen und sei bloß geblieben um des schlechtesten Willen, was es überhaupt gäbe, um des Geldes Willen. Und das hat damals, als ich es las, einen großen Eindruck auf mich gemacht. Denn es gehört was dazu, das so ruhig auszusprechen. Die Menschen sind in allen Stücken so verlogen und unehrlich, auch in Geldsachen fast noch mehr als in der Tugend. Und das will was sagen. Ja, Lorenzen, so ist es. Na, nun lassen wir es, Sie wissen ja auch Bescheid. Und dann sind das schließlich auch keine Betrachtungen für heute, wo ich gewählt werden und den Triumphator spielen soll. Übrigens gehe ich einem totalen Kladderadatsch entgegen, ich werde nicht gewählt. Lorenzen wurde verlegen, denn was Dubslav da zuletzt sagte, das stimmte nur zu sehr mit seiner eigenen Meinung. Aber er musste wohl oder übel, so schwer es ihm wurde, das Gegenteil versichern. »Ihre Wahl, Herr von Stechlin, steht, glaube ich, fest. In unserer Gegend wenigstens. Die Globsower und Dagower gehen mit gutem Beispiel voran. Lauter gute Leute.« »Vielleicht, aber schlechte Musikanten. Alle Menschen sind Wetterfahnen, ein bisschen mehr, ein bisschen weniger. Und wir selber machen es auch so. Schwapp sind wir auf der anderen Seite.« »Ja, schwach ist jeder und ich mag mich auch nicht für all und jeden verbürgen, aber in diesem speziellen Falle, selbst Courselégier schien mir voll Zuversicht und Vertrauen, als er am Donnerstag noch mit mir plauderte. Courselégier voll Vertrauen, na dann geht's gewiss in die Brüche. Wo Courselégier Amen sagt, das ist schon so gut wie die letzte Ölung. Er hat keine glückliche Hand, dieser Ihr Amtsbruder und Vorgesetzter.« »Ich teile leider einigermaßen Ihre Bedenken gegen ihn, aber was vielleicht mit ihm versöhnen kann, er hat angenehme Formen und durchaus etwas Verbindliches. Das hat er. Und doch, so sehr ich sonst für Formen und Verbindlichkeiten bin, nicht für seine. Man soll einem Menschen nicht seinen Namen vorenthalten. Aber Courselégier, ich weiß immer nicht, ob er mehr Cause oder mehr Léger ist. Vielleicht beides gleich. Er ist wie eine Baisertorte, süß, aber ungesund. Nein, Lorenzen, da bin ich doch mehr für Sie. Sie taugen auch nicht viel, aber Sie sind doch wenigstens ehrlich.« »Vielleicht«, sagte Lorenzen. »Übrigens hat Courselégier inmitten seiner Verbindlichkeiten und schönen Worte doch auch wieder was Freies, beinahe Gewagtes, und ist mir da neulich mit Bekenntnissen gekommen, fast wie ein Charakter.« Dubslav lachte hell auf. »Charakter, aber Lorenzen, wie können Sie sich so hinters Licht führen lassen? Ich verwette mich, er hat Ihnen etwas über Ihre Gaben gesagt. Das ist jetzt so Lieblingswort, das die Pastoren immer gegenseitig brauchen. Es soll bescheiden und unpersönlich klingen und sozusagen alles auf Inspiration zurückführen, für die man ja wie für alles, was von oben kommt, am Ende nicht kann. Es ist aber gerade dadurch das Hochmütigste. War es sowas? Hat er meinen klugen Lorenzen, ehe er sich als Charakter aufspielte, durch solche Schmeicheleien eingefangen?« »Es war nicht so, Herr von Stechlin. Sie tun ihm hier ausnahmsweise Unrecht. Er sprach überhaupt nicht über mich, sondern über sich und machte mir dabei seine Confessions. Er gestand mir beispielsweise, dass er sich unglücklich fühle. Warum?« weil er in Quaden-Hennersdorf deplaciert sei. Deplaciert, das ist auch solch Wort, das kenne ich. Wenn man durchaus will, ist jeder deplaciert. Ich, Sie, Krippenstapel, Engelke. Ich müsste Präses von einem Stammtisch oder vielleicht auch ein Badedirektor sein, Sie Missionar am Kongo, Krippenstapel Kustos an einem märkischen Museum und Engelke, nun der müsste gleich selbst hinein, Nummer 113. Deplaciert. Alles bloß Eitelkeit und Größenwahn. Und dieser Cosleger mit dem Konsistorialratskinn, er war Galopin bei einer Großfürstin. Das kann er nicht vergessen. Damit will er es nun zwingen. Und in seinem Ärger und Unmut spielt er sich auf den Charakter aus und versteigt sich, wie Sie sagen, bis zu Konfessions und Gewagtheiten. Und wenn er nun reüssierte, Gott verhüt es, so haben Sie den Scheiterhaufen Mann comme il faut. Und der Erste, der rauf muss, das sind Sie. Denn er wird sofort das Bedürfnis spüren, seine Gewagtheiten von heute durch irgendein Brandopfer wieder wettzumachen. Unter diesem Gespräche waren sie schließlich aus dem Walde heraus und näherten sich einem beinahe meilenlangen und bis an den Horizont sich ausdehnenden Stück Bruchland, über das mehrere mit Kropfweiden und Silberpappeln besetzte Wege strahlenförmig auf Rheinsberg zuliefen. Alle diese Wege waren belebt, meist mit Fußgängern, aber auch mit Fuhrwerken. Eins davon aus gelblichem Holz, das hell in der Sonne blinkte, war leicht zu erkennen. »Da fährt ja Katzler«, sagte Dubslav. »Überrascht mich beinahe. Es ist nämlich, wie Sie vielleicht noch nicht wissen werden, wieder was einpassiert. Er schickte mir heute früh einen Boten mit der Nachricht davon und daraus schloss ich, er würde nicht zur Wahl kommen. Aber Ermyntrud mit ihrer grandiosen Pflichtvorstellung wird ihn wohl wieder fortgeschickt haben.« »Ist es wieder ein Mädchen?«, fragte Lorenzen. »Natürlich, und zwar das siebte. Bei sieben, freilich müssen es Jungs sein, darf man, glaube ich, den Kaiser zu Gevatter laden. Übrigens sind mehrere bereits tot, und alles in allem ist es wohl möglich, dass sich Ermyntrud über das beständige Bloßmädchen allerlei Sorgen und Gedanken macht.« Lorenzen nickte. »Kann mir's denken, dass die Prinzessin etwas wie eine zu leistende Sühne darin sieht. Sühne wegen des von ihr getanen Schrittes. Alles an ihr ist ein wenig überspannt, und doch ist es eine sehr liebenswürdige Dame.« »Wovon niemand überzeugter ist als ich«, sagte Dubslav. »Freilich bin ich bestochen, denn sie sagt mir immer das Schmeichelhafteste. Sie plaudere so gern mit mir, was am Ende wohl zutrifft. Und dabei wird sie dann jedes Mal ganz ausgelassen, trotzdem sie eigentlich hochgradig sentimental ist. Sentimental, was nicht überraschen darf, denn aus Sentimentalität ist doch schließlich die ganze Katzlerei hervorgegangen. Bin übrigens ernstlich in Sorge, wo Hoheit den richtigen Taufnamen für das Jüngstgeborene hernehmen wird. In diesem Stücke, vielleicht dem einzigen, ist sie nämlich noch ganz und gar Prinzessin geblieben. Und Sie, lieber Lorenzen, werden dabei sicherlich mit zu Rate gezogen werden, was ich mir nicht schwierig denken kann. Sagen Sie das nicht. Es gibt in diesem Falle viel weniger Brauchbares, als Sie sich vorzustellen scheinen. Prinzessinnennamen an und für sich oder weitere Zutat, ja, die gibt's genug. Aber damit ist Ermyntrud nicht zufrieden. Sie verlangt ihrer Natur nach zu dem dynastisch-genealogischen auch noch etwas poetisch-märchenhaftes. Und das kompliziert die Sache ganz erheblich. Sie können das sehen, wenn Sie die katzersche Kinderstube durchmustern oder sich die Namen der bisher Getauften ins Gedächtnis zurückrufen. Die katzlersche Kronprinzess heißt natürlich auch Ermyntrud. Und dann kommen ebenso selbstverständlich Dagmar und Thyra. Und danach begegnen wir einer Ines und einer Maud und zuletzt einer Arabella. Aber bei Arabella können Sie schon deutlich eine gewisse Verlegenheit wahrnehmen. Ich würde ihr, wenn sie sich wegen des Jüngstgeborenen an mich wendete, was Altjüdisches vorschlagen. Das ist schließlich immer das Beste. Was meinen Sie zu Rebekka? Lorenzen kam nicht mehr dazu, Dubslav diese Frage zu beantworten, denn eben jetzt waren sie durch das Stück Bruchland hindurch und rasselten bereits über einen ein weiteres Gespräch unmöglich machenden Steindamm weg, scharf auf Rheinsberg zu. Dubslav war in ausgezeichneter Laune. Das prachtvolle Herbstwetter, dazu das bunte Leben, alles hatte seine Stimmung gehoben. Am meisten aber, dass er unterwegs und beim Passieren der Hauptstraße bereits Gelegenheit gehabt hatte, verschiedene gute Freunde zu begrüßen. Von der Kirche her schlug es 10, als er vor dem als Wahllokal etablierten Gasthause zum Prinzregenten hielt, in dessen Front denn auch bereits etliche mehr oder weniger verwogen aussehende Wahlmänner standen, alle bemüht, ihre Zettel an mutmaßliche Parteigenossen auszuteilen. Drin im Saal war der Wahlakt schon im Gange. Hinter der Urne präsidierte der alte Herr von Zühlen. Ein guter 70er, der die groteskesten Feudalansichten mit ebenso grotesker Bonhomie zu verbinden wusste, was ihm auch bei seinen politischen Gegnern eine große Beliebtheit sicherte. Neben ihm, links und rechts, saßen Herr von Storbeck und Herr van den Perenboom, letzterer ein Holländer aus der Gegend von Delft, der vor wenig Jahren erst ein großes Gut im Ruppinerkreise gekauft und sich seitdem zum Preußen und, was noch mehr sagen wollte, zum Grafschaftler herangebildet hatte. Man sah ihn aus allen möglichen Gründen, auch schon um seines Fun willen, nicht ganz für voll an, ließ aber nichts davon merken, weil er der bei den meisten Grafschaftern stark ins Gewicht fallenden Haupteigenschaft eines vor so und so vielen Jahren in Batavia geborenen holländisch-javanischen Kaffeehändlers nicht entbehrte. Seines Nachbarn von Storbeck Lebensgeschichte war durchschnittsmäßiger. Unter denen, die sonst noch am Komiteetisch saßen, befand sich auch Katzler, den Ermintrud, wie Dubslav ganz richtig vermutet, mit der Bemerkung, dass im modernen bürgerlichen Staate wählen so gut wie kämpfen sei, von ihrem Wochenbette fortgeschickt hatte. Das Kind wird inzwischen mein Engel sein und das Gefühl erfüllter Pflicht soll mich bei Kraft erhalten. Auch Gundermann, der immer mit dabei sein musste, saß am Komiteetisch. Sein Benehmen hatte was Aufgeregtes, weil er, wie Lorenzen bereits angedeutet, wirklich im Geheimen gegen Dubslav intrigiert hatte. Dass er selber unterliegen würde, war klar und beschäftigte ihn kaum noch. Aber ihn erfüllte die Sorge, dass sein voraufgegangenes doppeltes Spiel vielleicht an den Tag kommen könne. Dubslav wollte die Sache gern hinter sich haben. Er trat deshalb, nachdem er sich draußen mit einigen Bekannten begrüßt und an jeden Einzelnen ein paar Worte gerichtet hatte, vom Vorplatz her in das Wahllokal ein, um da so rasch wie möglich seinen Zettel in die Urne zu tun. Es traf ihn bei dieser Prozedur der Blick des alten Zühlen, der ihm in einer Mischung von Feierlichkeit und Ulk sagen zu wollen schien, »Ja, Stechlin, das hilft nun mal nicht. Man muss die Komödie mit durchmachen.« Dubslav kam übrigens kaum dazu, von diesem Blicke Notiz zu nehmen, weil er Katzlers gewahr wurde, dem er sofort entgegentrat, um ihn durch einen Händedruck zu dem siebten Töchterchen zu gratulieren. An Gundermann ging der Alte ohne Notiznahme vorüber, das war aber nur Zufall, er wusste nichts von den Zweideutigkeiten des sieben Müllners. Und nur dieser selbst, weil er ein schlechtes Gewissen hatte, wurde verlegen und empfand des Alten Haltung wie eine Absage. Als Dubslav wieder draußen war, war natürlich die große Frage, ja, was jetzt tun? Es ging erst auf 11 und vor 6 war die Geschichte nicht vorbei, wenn sie es nicht noch länger hinzog. Er sprach dies auch einer Anzahl von Herren aus, die sich auf einer vor dem Gasthause stehenden Bank niedergelassen und hier den Likörkasten des Prinzregenten, der sonst immer erst nach dem Diner auftauchte, vorgreifend zugesprochen hatten. Es waren ihre 5, lauter Kreis- und Parteigenossen, aber nicht eigentlich Freunde, denn der alte Dubslav war nicht sehr für Freundschaften. Er sah zu sehr, was jedem Einzelnen fehlte. Die da saßen und aus purer Langeweile sich über die Vorzüge von Allasch und Chartreuse stritten, waren die Herren von Molchow, von Krangen und von Gnefko. Dazu Baron Betz und ein Freiherr von der Nonne, den die Natur mit besonderer Rücksicht auf seinen Namen geformt zu haben schien. Er trug eine hohe schwarze Krawatte, darauf ein kleiner, vermickerter Kopf saß, und wenn er sprach, war es, wie wenn Mäuse pfeifen. Er war die komische Figur des Kreises und wurde gehänselt, nahm es aber nicht übel, weil seine Mutter eine schlesische Gräfin auf Inski war, was ihm in seinen Augen ein solches Übergewicht sicherte, dass er, wie Friedrich der Große, jeden Augenblick bereit war, die sich etwa einstellenden Pasquille niedriger hängen zu lassen. »Ich denke, meine Herren«, sagte Dubslav, »wir gehen in den Park. Da hat man doch immer was. An der einen Stelle ruht das Herz des Prinzen und an der anderen Stelle ruht er selbst und hat sogar eine Pyramide zu Häupten, wie wenn er Sesostris gewesen wäre. Ich würde keinen anderen nennen, aber ich kenne bloß den.« »Natürlich gehen wir in den Park«, sagte von Gnefko. »Und es ist schließlich immer noch ein Glück, dass man sowas hat.« »Und auch ein Glück«, ergänzte von Molchow, »dass man solchen Wahltag wie heute hat, der einen ordentlich zwingt, sich mal um Historisches und Bildungsmäßiges zu kümmern. Bismarcken ist es auch mal so gegangen, noch dazu mit einer reichen Amerikanerin, und hat auch gleich, das heißt eigentlich lange nachher, das rechte Wort dafür gefunden. Der hat immer das rechte Wort gefunden.« »Immer, aber weiter, Molchow.« Und als nun also die reiche Amerikanerin so runde 40 Jahre später ihn wieder sah und sich bei ihm bedanken wollte von wegen des Bildermuseums, in das er sie halb aus Verlegenheit und halb aus Ritterlichkeit begleitet und ihr mutmaßlich alle Bilder falsch erklärt hatte, da hat er all diesen Dank abgewiesen und ihr, ich sehe und höre ihn ordentlich, in aller Fidelität gesagt, sie habe nicht ihm, sondern er habe ihr zu danken, denn wenn jener Tag nicht gewesen wäre, so hätte er das ganze Bildermuseum höchstwahrscheinlich nie zu sehen gekriegt. Ja, Glück hat er immer gehabt, im Großen und im Kleinen. Es fehlte bloß noch, dass er hinterher auch noch Generaldirektor der Königlichen Museen geworden wäre, was er schließlich doch auch noch gekonnt hätte. Denn eigentlich konnte er alles und ist auch beinahe alles gewesen. Ja, nahm Gnefko, der aus Langeweile viel gereist war, seinen Urgedanken, dass solcher Park eigentlich ein Glück sei, wieder auf. Ich finde, was Molchow da gesagt hat, ganz richtig. Es kommt darauf an, dass man reingezwungen wird, sonst weiß man überhaupt gar nichts. Wenn ich so bloß an Italien zurückdenke, sehen Sie, da läuft man nur so rum, was einen am Ende doch strapaziert, und dabei dieser ewige pralle Sonnenschein. Ein paar Stunden geht es, aber wenn man nur schon zweimal Kaffee getrunken und Granito gegessen hat und es ist noch nicht mal Mittag, ja, ich bitte Sie, was hat man da, was fängt man da an, geradezu schrecklich. Und da kann ich Ihnen bloß sagen, da bin ich ein kirchlicher Mensch geworden. Und wenn man da so von der Seite her still eintritt und hat mit einer Male die Kühle um sich rum, ja, da will man gar nicht wieder raus und sieht sich so seine 50 Bilder an, man weiß nicht wie. Ist doch immer noch besser als draußen. Und die Zeit vergeht und die Stunde, wo man was Reguläres kriegt, läppert sich so heran. Ich glaube doch, sagte der für kirchliche Kunst schwärmende Baron Betz, unser Freund Gnefko unterschätzt die Wirkung, die vielleicht gegen seinen Willen die Quattrocentisten auf ihn gemacht haben. Er hat ihre Macht an sich selbst empfunden, aber er will's nicht wahrhaben, dass die Frische von innen ausgegangen sei. Jeder, der was davon versteht, ja, Baron, das ist es eben, wer was davon versteht, aber wer versteht was davon? Ich jedenfalls nicht. Unter diesen Worten war man vom Prinzregenten aus die Hauptstraße hinuntergeschritten und über eine kleine Brücke fort erst in den Schlosshof und dann in den Park eingetreten. Der See plätscherte leise, Kähne lagen da, mehrere an einem Steg, der von dem Kiesufer her in den See hineinlief. Ein paar der Herren, unter ihnen auch Dubslav, schritten die ziemlich wackelige Bretterlage hinunter und blickten, als sie bis ans Ende gekommen waren, wieder auf die beiden Schlossflügel und ihre kurz abgestumpften Türme zurück. Der Turm rechts war der, wo Kronprinz Fritz sein Arbeitszimmer gehabt hatte. »Dort hat er gewohnt«, sagte von der Nonne. »Wie begrenzt ist doch unser Können!« Mir weckt der Anblick solcher friderizianischen Stätten immer ein Schmerzgefühl über das Unzulängliche des Menschlichen überhaupt. Freilich auch wieder ein Hochgefühl, dass wir dieser Unzulänglichkeit und Schwäche Herr werden können. Tod, wo ist dein Stachel? Hölle, wo ist dein Sieg? Dieser König. Er war ein großer Geist, gewiss. Aber doch auch ein verirrter Geist. Und je patriotischer wir fühlen, je schmerzlicher berührt uns die Frage nach dem Heil seiner Seele. Die Seelenmessen, das empfinde ich in solchem Augenblicke, sind doch eine wirklich trostspendende Seite des Katholizismus. Und das ist selbstverständlich unter Gewähr eines höchsten Willens, in die Macht Überlebender gelegt ist, eine Seele frei zu beten, das ist und bleibt eine große Sache. »Nonne«, sagte Molchow, »machen Sie sich nicht komisch. Was haben Sie für eine Vorstellung vom lieben Gott?« »Wenn Sie kommen und den alten Fritzen frei beten wollen, werden Sie rausgeschmissen.« Baron Beetz, auch ein Anzweifler des Philosophen von Sanssouci, wollte seinem Freunde Nonne zu Hilfe kommen und erwog einen Augenblick ernstlich, ob er nicht seinen in der ganzen Grafschaft längst bekannten Vortrag über die schiefe Ebene oder »C'est le premier pas qui coûte« noch einmal zum Besten geben solle. Klugerweise jedoch ließ er es wieder fallen und war einverstanden, als Dubslav sagte, »Meine Herren, ich meinerseits schlage vor, dass wir unseren Ausflug von dem Wackelstege, darauf wir hier stehen, jeden Augenblick kann einer von uns ins Wasser fallen, endlich aufgeben und uns lieber in einem der hier herumliegenden Kähne über den See setzen lassen. Unterwegs, wenn noch welche da sind, können wir Teichrosen pflücken und drüben am anderen Ufer den großen Prinz-Heinrich-Obelisken mit seinen französischen Inschriften durchstudieren. Solche Rekapitulation stärkt einen immer historisch und patriotisch und unser Etappenfranzösisch kommt auch wieder zu Kräften. Alle waren einverstanden, selbst Nonne. Gegen 4 war man von dem Ausflug zurück und hielt wieder vor dem Prinzregenten auf einem mit alten Bäumen besetzten Platz, der wegen seiner Dreiecksform schon von alter Zeit her den Namen Triangelplatz führte. Die Wahlresultate lagen noch keineswegs sicher vor, es ließ sich aber schon ziemlich deutlich erkennen, dass viele Fortschrittlerstimmen auf den sozialdemokratischen Kandidaten Feilenhauer Torgelow übergehen würden, der, trotzdem er nicht persönlich zugegen war, die kleinen Leute hinter sich hatte. Hunderte seiner Parteigenossen standen in Gruppen auf dem Triangelplatz umher und unterhielten sich lachend über die Wahlreden, die während der letzten Tage teils in Rheinsberg und Wutz, teils auf dem platten Lande von Rednern der gegnerischen Parteien gehalten worden waren. Einer der mit unter den Bäumen stehenden, ein Intimus Torgelows, war der Drechslergeselle Söderkopp, der sich schon lediglich in seiner Eigenschaft als Drechslergeselle eines großen Ansehens erfreute. Jeder dachte, der kann auch noch mal Bebel werden. Warum nicht? Bebel ist alt und dann haben wir den. Aber Söderkopp verstand es auch wirklich, die Leute zu packen. Am schärfsten ging er gegen Gundermann vor. Ja, dieser Gundermann, den kenne ich. Brettschneider und Börsenfilou. Jeder Groschen ist zusammengejobbert. 7 Mühlen hat er, aber bloß 2 Redensarten. Und der Fortschritt ist abwechselnd die Vorfrucht und dann wieder der Vater der Sozialdemokratie. Vielleicht stammen wir auch noch von Gundermann ab. So einer bringt alles fertig. Unke, während Söderkopp so sprach, war von Baum zu Baum immer näher gerückt und machte seine Notizen. In weiterer Entfernung stand Pyterke, schmunzelnd und sichtlich verwundert, was Unke wieder alles aufzuschreiben habe. Pyterkes Verwunderung über das Aufschreiben war nur zu berechtigt. Aber sie wäre es um ein Gutteil weniger gewesen, wenn sich Unkes aufhorchender Diensteifer statt dem Sozialdemokraten Söderkopp lieber dem Gespräch einer nebenstehenden Gruppe zugewandt hätte. Hier plauderten nämlich mehrere Staatserhaltende von dem mutmaßlichen Ausgang der Wahl und dass es mit dem Siege des alten Stechlin von Minute zu Minute schlechter stünde. Besonders die Rheinsberger schienen den Ausschlag zu seinen Ungunsten geben zu sollen. »Hol der Teufel, das ganze Rheinsberg«, verschwor sich ein alter Herr von Graz, dessen roter Kopf, während er so sprach, immer röter wurde, »dieses elende Nest. Wir bringen ihn wahr und wahrhaftig nicht durch, unseren guten alten Stechlin. Und was das sagen will, das wissen wir. Wer gegen uns stimmt, stimmt auch gegen den König. Das ist alle eins. Das ist das, was man jetzt solidarisch nennt.« »Ja, Graz«, nahm Molchow, an den sich diese Rede vorzugsweise gerichtet hatte, das Wort, »nennen Sie es, wie Sie wollen, solidarisch oder nicht. Das eine sagt nichts und das andere sagt auch nichts. Aber mit Ihrem Wort über Rheinsberg, da haben Sie es freilich getroffen. Aufmuckung war hier immer zu Hause, von Anfang an. Erst frondierte Fritz gegen seinen Vater, dann frondierte Heinrich gegen seinen Bruder und zuletzt frondierte August, unser alter Forscherprinz August, den manche von uns ja noch gut gekannt haben. Ich sage, frondierte unser alter August gegen die Moral. Und das war natürlich das Schlimmste.« Zustimmung und Heiterkeit. »Und bestraft sich zuletzt auch immer. Denn wissen Sie denn, meine Herren, wie es mit Augusten schließlich ging, als er durchaus in den Himmel wollte? Nein? Wie war's denn, Molchow? Ja, der musste da wohl eine halbe Stunde warten. Und als er nun mit dem Anschnauzer gegen Petrus rausfahren wollte, da sagte ihm der Fels der Kirche, königliche Hoheit halten zu Gnaden, aber es ging nicht anders. Und warum nicht? Er hatte die 11.000 Jungfrauen erst in Sicherheit bringen müssen.« »Stimmt, stimmt«, sagte Kratz. »So war der Alte, der reine Teufelskerl. Aber schneidig und ein richtiger Prinz. Und dann, meine Herren, ja du mein Gott, wenn man nun mal Prinz ist, irgendwas muss man doch von der Sache haben. Und so viel weiß ich, wenn ich Prinz wäre.« Um 6 stand das Wahlresultat so gut wie fest. Einige Meldungen fehlten noch, aber das war aus Ortschaften, die mit ihren paar Stimmen nichts mehr ändern konnten. Es lag zutage, dass die Sozialdemokraten einen beinahe glänzenden Sieg davongetragen hatten. Der alte Stechlin stand weit zurück. Fortschrittler Katzenstein aus Gransee noch weiter. Im Ganzen aber ließen beide besiegte Parteien dies ruhig über sich ergehen. Bei den Freisinnigen war wenig, bei den Konservativen gar nichts von Verstimmung zu merken. Dubslav nahm es ganz von der heiteren Seite seiner Parteigenossen noch mehr, von denen eigentlich ein jeder dachte, siegen ist gut, aber zu Tische gehen ist noch besser. Und in der Tat, gegessen musste werden. Alles sehnte sich danach, bei Forellen und einem guten Chablis die langweilige Prozedur zu vergessen. Und war man erst mit den Forellen fertig und dämmerte der Rehrücken am Horizont herauf, so war auch der Sekt in Sicht. Im Prinzregenten hielt man auf eine gute Marke. Durch den oberen Saal hin zog sich die Tafel. Der Mehrzahl nach Rittergutsbesitzer und Domänenpächter, aber auch Gerichtsräte, die so glücklich waren, den Hauptmann in der Reserve mit auf ihre Karte setzen zu können. Zu diesem Gros d'Armee gesellten sich Forst- und Steuerbeamte, Rentmeister, Prediger und Gymnasiallehrer. An der Spitze dieser stand Rektor Thormeyer aus Rheinsberg, der große vorstehende Augen, ein mächtiges Doppelkinn, noch mächtiger als Courcelégé, und außerdem ein Renommee wegen seiner Geschichten hatte. Dass er nebenher auch ein in der Wolle gefärbter Konservativer war, verstand sich von selbst. Er hatte, was aber schon Jahrzehnte zurücklag, den großartigen Gedanken gefasst und verwirklicht, die ostelbischen Provinzen, da wo sie strauchelten, durch Gustav Kühnsche Bilderbogen auf den richtigen Pfad zurückzuführen, und war dafür dekoriert worden. Es hieß denn auch von ihm, er gelte was nach oben hin, was aber nicht recht zutraf. Man kannte ihn oben ganz gut.